Aufgabe zu sehen. Freunde, und alle Leute staunen. Konstanze Hysterie, die Jungs sind gut, das sie noch nie. Da geht die Party an und alle machen mit zum neuen Superhit. Deine Sehnsucht war enorm und schlechte Tagesform. Doch nun setzen wir euch wieder einen Wurm in eure Ohren. Da wird das Leben schön, ja, da macht es wieder Sinn. Hier kommt dein Hauptgewinn. Seid ihr bereit? Weil hier eine Party steigt. Wir rocken jetzt die Show. New York und Heaven Oaks. Ein Bros ist auf die Boys. Back on the street with noise. Und zwar definitiv fett. Hier kommt der Superhit. Selbst deine Mutti tanzt schon mit. Dein Opa putzt sein Hörgel und flippt das, wenn er hört, was geht. Und mit einem Sixpack Wein, da geht es uns echt fein. Denn ein bisschen Wein muss sein. Definitiv fett, so sieht's aus. Die Jungs vom Bodensee rocken das Haus. Der eine Ebon, der andere New York. Hey, habt ihr sowas schon gehört? Definitiv fett, so sieht's aus. Die Jungs vom Bodensee rocken das Haus. Der eine Ebon, der andere New York. Hey, habt ihr sowas schon gehört? Definitiv fett, so sieht's aus. Die Jungs vom Bodensee rocken das Haus. Der eine Ebon, der andere New York. Hey, habt ihr sowas schon gehört?